Anlässlich des 68. Gründungstages der DVRK fanden am 1. und 2. September in der mexikanischen Stadt Nezahualcóyotl ein Festtreffen im angolanischen Komitee für Freundschaft und Solidarität mit allen Völkern, eine Festveranstaltung und eine Fotoausstellung und in der indonesischen Firma Millennia Armada Express ein Vortrag statt. In der Fotoausstellungshalle waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Auf den Veranstaltungen schätzten die Redner die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Gründung der DVRK und um deren Verstärkung und Entwicklung hoch. Sie betonten, die DVRK, die unter der Führung des Genossen Kim Jong-un siegreich voranschreite, würde als ein unbesiegbarer, starker sozialistischer Staat ewig gedeihen.